Doch schon, Sibylline hat schon gestartet. Esmeralda jetzt auch. Dann machen wir es nochmal. Einen wunderschönen guten Abend allen Teilnehmern und Gästen hier bei der 8. Vorstandssitzung des 12. Bundesvorstandes am 8. Februar 2018. Wir starten heute um 20.04 Uhr. Die Versammlungsleitung mache ich Carsten. Das Protokoll schreibt Gabriele. Und anwesend sind der Carsten, Lothar, Thomas, Sebastian, Astrid, Dole, Tobias und Petra. Entschuldigt ist Lilly. Kommen wir direkt zur Feststellung der Beschlussfähigkeit. Die ist damit gegeben. Top 1, Genehmigung des letzten Protokolls. Wir sind in Zeile 35. Wer dafür ist, tragt euch bitte dort ein. Ja, da sind noch nicht alle hier. Petra fehlt ja noch, ne? Jawohl, dankeschön. Also dafür sind Astrid, Sebastian, Lothar, Dorle, Carsten, Tobias und Petra. Thomas enthält sich, da er nicht anwesend war. Nichtsdestotrotz, das Ergebnis ist, das Protokoll ist genehmigt. Wir kommen zum Top 2. Der Termin der nächsten Sitzung ist der 22. Februar 2018. Start wie heute auch um 20 Uhr hier im NRW-Mumble. Damit gilt diese Sitzung auch als eingeladen. Herzlichen Dank. Hervorragend. Top 3, Bericht des Vorstandes. Ich starte mal bei mir in den letzten Wochen, neben vielen privaten und beruflichen Terminen, das normale Tagesgeschäft, Bearbeitung von Tickets. Ich war bei der Marina Kassel 18.1 und hatte noch eine Vorstandssitzung des Regionsverbandes in Hannover. Fragen an mich. Das ist nicht der Fall. Dann sage ich schönen guten Abend, Sebastian. Das ist deine Zeit jetzt. Hallo in die Runde, vielen Dank für euer Interesse, toll, dass ihr da seid. Ja, ich habe mich mit meinen Lieblingsgeschäftsbereichen beschäftigt. Oh, da fehlt tatsächlich noch einer, wie konnte ich die nur vergessen? Verschiedenes aus dem Bereich Justiziariaten, Rechtsangelegenheiten. Dann haben wir Mumble und weiterführende Gespräche zum Thema Datenschutz auf Bundesebene gehabt und wie wir da vorgehen wollen. Der P-Shop fehlt hier noch inhaltlich. Da hatten wir auch einen erhellenden Mammel gehabt mit Gordon, wobei ich nicht weiß, ob das nicht schon in die letzte Runde fiel und berichtet wurde. Das sei der Vollständigkeit halber eben auch berichtet. Dann war ich ebenso bei der Marina Kassel und habe in den letzten Tagen viel mit Piraten gesprochen. Was Spaß gemacht hat, weil es in der Regel immer etwas war, wo sich im Nachhinein jeder besser fühlte als vorher. Danke euch. Vielen Dank, Sebastian. Gibt es Fragen an Sebastian? Das ist nicht der Fall. Dann wäre jetzt Lilly dran, die ist entschuldigt. Astrid, guten Abend. Ja, schönen guten Abend. Ich habe sehr viel Orga-Zeugs gemacht. Montagsmumble, Team Polgef, Redaktionssitzung, war auf der Marina Kassel 181, habe vorher vorbereitet, bin jetzt bei der Nachbereitung. Im Moment ist der Bericht dazu in Arbeit. Was dann als nächstes kommt, ist die Vorbereitung der ersten Programmkonferenz und am Wochenende, das erzähle ich jetzt auch schon mal im Vorhinein, werde ich die Sachsen-Anhaltiner Piraten auf ihrem Landesparteitag heimsuchen. Ja, vielen Dank, Astrid. Fragen an Astrid? Keine, dann einen schönen guten Abend, Lothar. Ja, guten Abend. Zuerst wieder die Finanzzahlen. Die Kontostände belaufen sich in Summe auf 640.000 Euro. Dem stehen gegenüber Verbindlichkeiten in Höhe von 436.000 Euro übrig. Ja, was habe ich so gemacht? Ich war ebenfalls auf der Marina Kassel, habe dort einen Vortrag gehalten über die ganzen To-Dos, die so ein Rechenschaftsbericht mit sich bringt. Es wurde aufgezeichnet. Ich habe im Protokoll mal das YouTube-Video verlinkt und auch die Folien, die im Wiki hinterlegt sind, kann gerne nachgelesen werden. Auf der MK war auch eine Sitzung vom Schatzmeisterclub. Das Protokoll ist ebenfalls hier im Protokoll verlinkt. Ja, ansonsten habe ich sehr viel Zeit verwendet. Die Bundestagsverwaltung hatte Anmerkungen und Rückfragen zum Rechenschaftsbericht, was dann mit unseren Wirtschaftsprüfern auch wiederum geklärt werden muss. Und das musste organisiert werden, alles, Briefe geschrieben und so weiter. Ansonsten Mumble mit Beitragskonto und Schatzmeisterrunde. Wenn Fragen sind, raus damit. Niemand, der eine Frage fragen möchte. Lothar, ganz herzlichen Dank. Und einen schönen guten Abend, Olle. Ja, guten Abend nochmal in die Runde. Ich war auch auf der Marina Kassel, habe auch an dem Schatzmeisterclub-Sitzung teilgenommen. Dann hatten wir Arbeitssitzungen im Mumble, dann Schatzmeister-Mumble und im Landesvorstand Bayern. Vorstandssitzung war ich auch dabei. Vielen Dank, Dorle. Gibt es Fragen an Dorle? Auch hier nicht der Fall. Dann guten Abend, Thomas. Ja, einen wunderschönen guten Abend nochmal. Ich fange wie immer an mit den Mitgliederzahlen. Derzeit noch 10.091 Mitglieder, davon 3.106 stimmberechtigt und 67 schwebende Mitglieder. Ja, was habe ich gemacht? Ich war ein bisschen auf der Marina, habe diverse Mumble-Sitzungen besucht, Arbeitssitzungen, BBT-Orga haben wir ja die ersten Sitzungen gehabt und ja, Love of Bayern und so weiter war ich auch. Ja, und ansonsten hatte ich 2-3 Tage frei und fühle mich jetzt etwas kränklich, aber ich lebe. Dann erstmal vielen Dank. Fragen an Thomas? Keine. Thomas, dann auch gute Besserung. Und wir kommen zu Tobias. Guten Abend. Ja, hallo. Ich war natürlich auch auf der Marina Kassel, habe da wohl eine kleine Piratengrippe mitgenommen, wobei es jetzt wieder besser wird zum Glück. Ansonsten war für mich das Hauptthema dort die Tool-Diskussion. So kleine Info, was wir da gemacht haben. Wir haben uns mal versucht, einen Überblick zu verschaffen über alle Tools, die so von Vorständen benutzt werden und die auch allgemein zur Kommunikation in der Partei benutzt werden. Das war dann eine riesiges beschriebenes Flipchart mit tausenden Tools, ja, viel Redundanz dabei, viele Überschneidungen. Und irgendwie war die Situation für alle ein bisschen frustrierend, so, ne, weil irgendwie alles auch nicht so richtig gut funktioniert. Und erstaunlicherweise gab es dann so ein bisschen die gemeinsame Meinung der Anwesenden, ja, der Bund sollte eigentlich mal da was vorgeben. Und wir haben uns dann überlegt, welche Bereiche müssen wir da abdecken. Und wir sind dann so grob auf die Idee gekommen, dass wir eben Discords nehmen für Diskussionen. Das haben wir ja schon öfter mal erwähnt in den Sitzungen. Das werden wir in Zukunft für die Frage der Woche benutzen und auch als Tool für die Vorbereitung der Parteitage. Und das soll dann auch für allgemeine Diskussionen genutzt werden. Ansonsten Redmine wollen wir als Bundesinstanz aufbauen, das haben wir auch schon mal gesagt, aber da war jetzt auch die Meinung, dass sich die Landesverbände eben gerne beteiligen würden. Es gibt viele Unterinstanzen aktuell, also in den Landesverbänden und weiter unten. Und der Plan ist jetzt eben eine gesamte Instanz für die ganze Partei zu bauen, in der dann alle Vorstände arbeiten und zusammenarbeiten können. Das kann man dann auch für allgemeines Projektmanagement nehmen oder um Termine zu pflegen. Ja, anderes großes Thema war Datenschutz. Ja, da steht uns noch einiges bevor. Wir haben relativ viel Nachholbedarf und wir haben uns auch in der Arbeitssitzung im Vorstand versucht, uns da ein bisschen Überblick zu verschaffen. Da bin ich jetzt auch noch ein bisschen dabei, mal zu schauen, was ist schon da und ja, was müssen wir noch tun. Und ja, da gibt es viel Arbeit und das war so ein bisschen das Hauptthema in den letzten Wochen. Fragen? Niemand da, der fragt. Tobias, vielen, vielen Dank. Petra, guten Abend. Ja, hallo. Also Mitgliederverwaltung habe ich gemacht. Bei der Marina war ich auch wie alle anderen wohl. Bufo-Arbeitssitzung, verschiedene Mumble auch noch, eben auch noch mit der Rechtsabteilung und ganz verschiedene P-Shop-Dinge, alles Mögliche. Dankeschön, Petra. Fragen an Petra? Auch da keine Fragen. Oder, Entschuldigung, doch, Kodo? Ja, na, zum P-Shop habe ich mal eine Frage. Gibt das den noch und ja, läuft das noch und wie ist da der Sachstand? Also den P-Shop gibt es noch und der läuft auch noch, ja. Oder Okay. hast du etwas Konkreteres dazu? Nee, also Okay. ganz normal, Gut. Ja, sozusagen. der P-Shop ist noch existent. Okay. Gut. Dann wären wir mit dem Top 3 durch und kämen zu Top 4, zu den Anträgen. Wir haben einen Antrag erhalten, einen Social Media Manager einzustellen. Meine Frage wäre jetzt, ob einer der Antragsteller heute Abend hier ist. Das scheint nicht der Fall zu sein. Der Antrag ist sehr umfangreich. Es geht aber im Groben darum, man möge mich korrigieren, wenn ich etwas vergessen sollte, dass wir auf Bundesebene eine professionelle bezahlte Stelle für einen Social Media, Media Manager bereitstellen, der da auch entsprechend bezahlt wird. Jetzt ist natürlich die Geschichte, das ist, glaube ich, nichts, was man mal eben aus der hohlen Hand entscheiden kann, alleine schon der Kosten wegen, Lothar. Das Ganze war auch Thema im Schatzmeisterclub auf der Marina Kassel. Es gibt insgesamt, es kam noch ein zweites Konzept dazu, was ich glaube, der Toni Rotter war es, auf die Marina Kassel getragen hat, nämlich, dass man nicht einen Social Manager einstellt, sondern dass man eine Agentur bezahlt, die das gezielt macht, mit Kosten in Höhe von 200.000 Euro pro Jahr. Auch das ist natürlich extrem viel. Was da halt, also die Diskussion im Schatzmeisterclub, ob man sowas machen kann, finanzieren kann oder nicht, war halt auch so ein bisschen zwiegespalten. Insgesamt war schon die Meinung da, dass man gegebenenfalls, wenn das Konzept stimmt, auch durchaus was finanzieren kann, dass man dann entsprechend zusammenlegt. Aber wichtig ist halt, dass entsprechend Angebote und auch ein Konzept da sind. Es wurde halt auch so ein bisschen diskutiert, was Vor- und Nachteile Festanstellung und Agentur ist. Festanstellung ist mal dann einen festgenagelt. Wenn das nicht klappt, hatten wir wieder ein Problem. Während die Agentur das dann doch ein bisschen professioneller aufzieht. Bei einer Festangestellten müssen wir die Vorgaben machen. Bei einer Agentur könnten wir das aus der Hand geben, die Vorgaben. Dafür wäre eine Agentur halt viel teurer, aber wie gesagt, ohne konkretes Konzept, wird da auch von den Ländern her, eine Finanzierung so nicht möglich sein. Danke, Lothar. Right of Parley. Guten Abend. Ja, mich würde mal interessieren, wer ist denn aus dem Bundesvorstand für den Geschäftsbereich zuständig? Das fällt in den Bereich der Öffentlichkeitsarbeit. Kannst du mir kurz einen Namen dazu sagen, Carsten? Das ist Lilly. Gut, so, Lilly ist ja noch nicht da, also von daher wird es ja keinen Sinn machen, das irgendwie großartig zu besprechen, wenn derjenige, der das Hauptkühlchen drauf hat, das nicht da vorne weg. Und das nächste, mir kommt es wieder sehr punktuell vor, bevor man da Geld in irgendeiner Form in die Hand nimmt, wobei das ja in dem Antrag ja auch nicht spezifiziert ist. Wie gesagt, der zweite Antrag scheint ja irgendeine Agentur, jetzt da steht jetzt irgendeine Summe im Raum. Aber solange es nicht spezifiziert ist und sehr punktuell und man müsste doch eigentlich mal das Gesamte sich nochmal anschauen, anstatt jetzt da irgendwas zu einem Antrag zu beschließen. Also ich sehe nicht, dass da irgendwas beschlussfähig ist im Moment. Vielen Dank. Für uns ist die Problematik, Lilly kennt den Antrag, auch wenn sie im Moment nicht hier ist. Der Antrag liegt ja schon etwas länger zur Bearbeitung bei uns. Wir müssen uns ja mit solchen Geschichten schon mal etwas befassen. Wir können aber solche Anträge nicht von vornherein ausschließen, indem wir sagen, da ist nichts Beschlussfähiges dran, sondern wir müssen dann schon eine Entscheidung treffen, ja oder nein, oder ihn entsprechend vertagen, um uns weitere Informationen zu holen. Das ist genau das, was wir versuchen werden, heute Abend zu tun. Mal eben über 200.000 Euro, wie aus dem anderen Konzept herauskam, zu beschließen, halte ich auch nicht für zielführend. Es gab noch andere Ansätze, dass man vielleicht dann nicht nur über ein Jahr denken sollte, sondern halt eine bezahlte Stelle schaffen sollte, die vielleicht mit den angesprochenen 200.000 Euro über mehrere Jahre bezahlt werden könnte und dieses halt mitmacht, was aber dazu führen würde, dass das dann nicht mehr diese Konzentriertheit auf diese Social Media geben kann, sondern es müssten wahrscheinlich noch andere Bereiche mit abgedeckt werden. Aber natürlich hast du nicht Unrecht, Mario, wenn du da sagst, nicht beschlussfähig oder nichts zu beschließen. Es ist auf jeden Fall nichts, wo man mal eben sagt, jawohl, finde ich toll, machen wir mal ganz fix. Und hat hinterher Kosten da liegen, die nicht unerheblich sind. Darf ich? Irgendjemand hat eben geatmet. Ich meine, es war Thomas, oder? Nee, das war ich. Ach du, kannst du so atmen wie Thomas, dann bist du dran, Sebastian, bitte. Nee, ich wollte nur einem widersprechen, von wegen, dass wir bloß, weil Lili da ist, nicht in der Regel, also es wurde Beschlussfähigkeit vorher ja festgestellt. Und genauso kann man annehmen, dass wir nicht erst zum Zeitpunkt der Sitzung über solche Anträge sprechen. Ja, das wollte ich einfach nur klarstellen. Das heißt, hier was beschließen würden, heißt das nicht, dass das ohne Lilis Zustimmung oder Widerspruch passieren würde. Weil auch die Entscheidung muss ja nicht unbedingt mit Lilis Einverständnis getroffen werden. Nur meine Meinung zu dem Antrag ganz kurz. Ich finde das bei Toros Antrag vollkommen richtig. Wenn man eben sowas überlegt, dann sollte es nicht eben sich darauf beschränken, eine Person einzustellen, die als Social Media Manager ist. Ähnliche Kompetenzen müsste man da arrondieren, weil derjenige nicht unbedingt der grafisch beste Fuchs sein kann. Nicht jeder hat irgendwie mehrere Kompetenzen gleichzeitig und auch selbst wenn man den einstellt, dann ist für eine Strategie ebenso notwendig, dass man beispielsweise Beiträge pusht. Das heißt, über das Gehalt hinaus fallen da Kosten an, damit man Reichweite erlangt. Grundsätzlich finde ich den Antrag richtig und es vollkommen gerechtfertigt, sich dazu Gedanken zu machen, eine Strategie zu entwickeln und das findet daher grundsätzlich schon meine Unterstützung, aber auch da würde ich sagen, finde ich es gut, wenn man sich nochmal zusammensetzt und da was Runderes draus bastelt, was nachher die letzten Endes auch die finanzielle Belastung für die Partei besser abbildet, um da auf einer soliden Basis zu stehen. Vielen Dank, Sebastian. Weitere Wortmeldungen zu dem Antrag? Weitere Fragen? Nichts, alles klar. Oder dann komme ich nochmal, die 200.000 Euro, die du da angesprochen hattest, die in Kassel im Schatzmeisterclub da zum Tragen kamen, die kommen aber nicht aus diesem Antrag hier. Ne? Es gibt ja noch dann ein weiteres Konzept, so wie du es genannt hast, wenn ich das richtig übersehe oder überschaue, dann ist in dem Antrag, der uns hier ja vorliegt, überhaupt keine Summe genannt, ne? Richtig, in dem Antrag, der uns vorliegt, ist keine Summe genannt. Ich wollte die andere, was da noch aufgekommen ist, halt nur erwähnen, eben damit man den vollständigen Überblick darüber hat, was so diskutiert wird in dem Bereich. Also was mir persönlich Bauchschmerzen macht, ist, wenn wir diesen Antrag jetzt annehmen würden, dann müssten wir auch dem Antrag entsprechend folgen, dass sich der Bundesvorstand um eine professionelle, bezahlte Stelle für einen Social Media Manager bemüht. So. Also ich möchte mich aber ungerne heute Abend darauf festlegen, aufgrund dieses Antrages, dass wir jemanden einstellen müssten. Ich weiß nicht, wie der Rest des Vorstandes das sieht. Zum jetzigen Zeitpunkt könnten wir das auch nicht. Wir müssen erstmal die Finanzierung sicherstellen. Da hatte ich ja dann erwähnt, dass im Schatzmeisterclub dann, wenn das über die Landesverbände entsprechend geht, dann ist da schon die Erwartung, dass ein vollständiges Konzept vorliegt. Okay, dann entnehme ich der Geschichte jetzt so, wie du es darstellst. Wir können dem Antrag so gar nicht zustimmen, weil die Finanzierung noch gar nicht gesichert ist. Was wir aber zusagen könnten, ohne oder außerhalb des Antrages, dass der Bundesvorstand sich darum bemüht, diese Geschichte weiter voranzutreiben, sodass ein Konzept entsteht, über das hinterher dann ein entsprechender Beschluss gefasst werden kann. Ja? Sowas hört sich vernünftig an. Und das habe ich gesagt, das ist Wahnsinn. Aber gut, dann würde ich, wenn keine weiteren Fragen dazu sind, der Thomas ist am Mikrofon, bitteschön. Ja, das war parallel zu Lothar, glaube ich, weil ich glaube, ich hätte jetzt ähnliche Worte erwähnt. Ich hätte jetzt aber etwas anderes vorgeschlagen. Ich hätte jetzt ganz einfach dreist vorgeschlagen, danke für den Antrag. Dieser wird in dieser Form abgelehnt. Der kann gerne erneut eingereicht werden. Wenn ein Finanzierungskonzept beiliegt, dann kann man auch eventuell wirklich positiv darüber entscheiden. Sowas in der Art würde ich euch empfehlen. Meine Meinung. Ja, herzlichen Dank. Wenn ich Lothar aber richtig verstanden habe, war das ja, ich habe ihn richtig verstanden, es war ja schon Thema im Schatzmeisterclub und es war auch schon im Gespräch, die Finanzierung über die Länder laufen zu lassen, Lothar. Das stimmt ja, ne? Ja, genau. Das heißt, wobei da auch angesprochen worden ist, wenn sowas Erfolg haben soll, dann müssen sich auch wirklich alle Länder beteiligen, weil es macht dann keinen Sinn, wenn wieder irgendjemand ausschert. Nicht nur wegen dem finanziellen Teil, sondern auch, es muss jeder dahinter stehen. Ja, vollkommen richtig. Die Frage wäre jetzt, wie geht es mit dem Schritt weiter? Also die Finanzierung sicherzustellen, sind die Landesverbände entsprechend informiert? Gibt es Abfragen oder wie wollen wir da verfahren? Also das, was du vorgeschlagen hast, hört sich wie gesagt relativ gut an. Wir müssen zuerst zusehen, dass wir ein entsprechendes Konzept dazu bekommen, vollständig. Was natürlich auch gegebenenfalls an die Antragsteller von dem einen Antrag weitergegeben werden kann auf deren Seite. Gegebenenfalls müssen wir Angebote einholen und mal zumindest nachfragen, wer, wenn es über eine Agentur laufen soll, wer überhaupt bereit dafür, das zu machen. Und wenn man das alles zusammen hat, dann kann man mal sehen, wie die Finanzierungsbereitschaft der Länder ist. Und wenn das geklärt ist, dann kann man über den Antrag abstimmen. Okay, vielen Dank. Also die Grundstimmung, bevor wir jetzt zur Abstimmung kommen, oder nein? Ich denke mal, wir sollten, wenn keine weiteren Fragen sind, den Antrag zunächst einmal abstimmen. So, wir sind da in der Zeile 128 dafür, 129 dagegen. Ich bitte um eure Eintragung. So, die Abstimmung ist erfolgt. Dagegen sind Astrid, Thomas, Dorle, Lothar, Carsten, Tobias und Petra. Enthaltung Sebolino. Mit dem Hinweis, bitte schieben, nacharbeiten, ja. Fazit ist erstmal, dieser Antrag ist in der Form abgelehnt. Die Begründung liegt darin, hauptsächlich, dass die Finanzierbarkeit dieser ganzen Geschichte sichergestellt sein muss und ein entsprechendes Konzept vorhanden sein muss. Ich sage mal, wir stehen der Geschichte wirklich aufgeschlossen gegenüber. Nichtsdestotrotz lässt sich der Antrag sicherlich neu einreichen. Wir werden den Antragsteller oder die Antragsteller darüber informieren, dass sie doch entsprechende Dinge nachreichen sollen, wie Finanzierbarkeit und auch das Konzept, was dazu notwendig ist. Gleichfalls werden wir den Faden aufgreifen, so wie er auf der Marina Kassel schon im Gespräch gewesen ist im Schatzmeisterclub. Gut, das war im Prinzip der eine Antrag für heute Abend. Der zweite, den wir haben, unter 4.2, ist ein Antrag auf nicht öffentlichen Teil. Da haben sich auch schon alle eingetragen. Dafür Thomas, Astrid, Carsten, Lothar, Petra, Dorle und Tobias, sodass wir im Anschluss an diese Sitzung gleich in einen nicht öffentlichen Teil gehen werden. Sekunde, wir hatten doch vom Dienstag noch einen Antrag. Was hatten wir bitte? Von Dienstag war doch noch ein Antrag da. Was für ein Antrag war das? Das mit dem Sync-Forum. Siehe Medienliste. Ich wollte aber auch gerade noch dazu sagen, ich weiß gar nicht, ob Thomas hat ihn, glaube ich, gestellt, Thomas Kohl, ob wir dir schon geantwortet hatten, wir würden den einfach nochmal schieben, weil wir dazu auch nochmal der IT befragen wollen und ja, wahrscheinlich dann in der nächsten Berufssitzung behandeln werden. Da ich anwesend bin, ich habe nichts dagegen, wenn die Bundes-IT befragt wird, aber die Marina war da. Das war jetzt ein Thema über ein halbes Jahr hinweg, teilweise auch mit IT-Beteiligten. Und das war jetzt die Quintessenz, die rausgekommen ist, weil ein Debian 3, ich glaube mal, das ist nicht unbedingt die Sicherheitshürde, dass man sagt, das machen wir weiter. Und mit 4 Programmiersprachen, wo dann der Sync hergestellt wird, wo keine Ahnung von hat, das ist keine Betreuung mehr. Da gibt es, glaube ich, deswegen eindeutige Entscheidungsmöglichkeiten. Deswegen Rückfrage ab IT hatte ich reingeschrieben und ich bin mir sicher, die werden sehr schnell antworten und sagen, hurra, endlich. Sehen wir ähnlich, wir werden es der Vollständigkeit halber dann festhalten. PR02, bitte. Abend. Ja, ihr hattet ja jetzt gerade über diesen Antrag abgestimmt und habt entschieden, euch noch zusätzliche Informationen zu holen. Und dahingehend hätte ich eine Bitte an euch, dass ihr euch einen Gesamtüberblick, inwiefern die Öffentlichkeitsarbeit auf Bundesebene gerade im Hinblick auf die kommenden Wahlkämpfe überhaupt kampagnenfähig ist. Weil es fehlt ja nicht nur der Social Media Manager, der weggebrochen ist, sondern auch Pressesprecher, Gestaltung, Webseitenkoordination, die Redaktionskoordination und ein Video der Piratenpartei habe ich auch lange nicht mehr gesehen. Also da sind mehrere Baustellen in der Öffentlichkeitsarbeit und bevor ihr euch jetzt auf ein spezielles fokussiert, bitte einen Komplettüberblick, was brauchen wir, um wieder kampagnenfähig zu werden. Dankeschön. Vielen Dank. Du wirst aber sicherlich erkannt haben, dass es sich dabei um einen Antrag handelt, der an den Bundesvorstand herangetragen wurde, sodass wir diesen im Speziellen halt behandelt haben. Gut. Nicht öffentlichen Teil Hamburg. Weitere Anträge liegen nicht vor, Thomas. Die Geschichte mit dem Sync-Forum sollte soweit erstmal geklärt sein. Wir holen die Informationen aus der IT, die uns notwendig erscheinen und die wir dort bekommen können und werden den Antrag dann wieder aufleben lassen. Top 5. Sonstiges Fragen an den BUFO. Ich fange einfach mal an mit den Terminen, die wir im Pad stehen haben. Wir haben den PAM 18 Piratiger Aschermittwoch in Straubing am 14. Februar. Wir haben die SECON vom 17. bis zum 18. Februar in den Räumen des Echo e.V., übrigens barrierefreie Räume, in der Helsinki-Straße in München. Es gibt dann eine erste Programmkonferenz vom 9. bis zum 11. März in Kassel im bekannten Olaf-Palmer-Haus, ebenso das Verwaltungstreffen am 17. und 18. März eben dort. Dann haben wir noch den Landesparteitag Baden-Württemberg am 10. Februar, das wäre ja dann jetzt diesen Samstag. Und den Landesparteitag Aufsichtsversammlung Hessen, 17. und 18. Februar. Hat noch jemand Termine? Bastian? Ich habe auch sogar noch einen Termin, aber dann habe ich auch eine seltene Frage. Ihr kennt auch noch den Landesparteitag oder Hauptversammlung der Sachsen-Anhaltiner am Samstag dazunehmen. Das machen wir gerne. Zu deiner Frage. Ja, also ist ja bekannt, dass es deutlich Probleme gibt im Bundespresseteam, Leute zu motivieren oder Leute zu finden. Da brechen ja so ein bisschen die Leute weg. Wir sind ja nur noch wenige da. Und da habe ich gestern einen Tweet eines Mitglieds des Bundesvorstandes zur Kenntnis nehmen müssen. Ich zitiere: Ich habe hochqualifizierte Leute gefunden, als die aber gesehen haben, welche Aasgeier da im Bundespresseteam sitzen und wie die arbeiten wollen, haben sie Abstand genommen, was ich sehr gut verstehen kann. Großer Schaden für die Partei. Zitat Ende. So habe ich mehrere Fragen oder zwei eigentlich. Erstens, ist das eine Quantifizierung nach § 6 Absatz 2 Bundessatzung zu Deutsch Parteiausschluss wegen des großen Schadens für die Partei? Wie begründet man diesen großen Schaden? Zweitens, findet der Bundesvorstand eine derartige öffentliche Meinungsäußerung, die alle Mitglieder des noch vorhandenen Bundespresseteams derartig abqualifiziert, tragbar? Dankeschön. Ich fange mal mit 2 an und da behaupte ich mal nicht grundsätzlich. Und zu 1 kann ich dir keine Antwort geben, weil die Person, die diesen Tweet geschrieben hat, nicht anwesend ist. Also ich nehme zur Kenntnis, dass es keine Antwort gibt. Dankeschön. Keine Antwort worauf? Verstehe ich jetzt auch nicht. Komm, lass gut sein. Nee, das mit dem großen Schaden, da kann ich ja gerne was zu sagen, als jetzt hier in Bezug auf das Justiziariat. Wir haben ja häufiger die Diskussion, wie man den großen Schaden für die Partei als solches festmacht. Die Situation, dass über den Weg soziale Konflikte eigentlich nicht geregelt werden sollten. Und die Definition eines schweren Schadens für die Partei ist, muss sich an anderen Maßgrößen quasi festmachen. Ne? Und ich denke, das sieht man ja auch häufiger in der Partei, wie miteinander gesprochen wird und wie weit da Regelungsmöglichkeiten. Das ist jetzt aber ganz generell gesprochen. Gut, die Frage kann sicherlich nochmal wieder aufleben, wenn denn diejenige anwesend ist, die auch diesen Tweet verfasst hat, was denn da tatsächlich dahinter steckt und was sie damit meinte. Bestenfalls guten Abend. Aber ich bitte doch zu protokollieren, nicht unter den Tisch fallen lassen. Entschuldigung, das verstehe ich jetzt nicht, diese Anmerkung. Zum einen haben wir die Aufzeichnung und zum anderen bin ich mir ziemlich sicher, dass Gabriele wie immer ein gutes Protokoll verfassen wird. Vielen Dank für die Anmerkung. Hallo bestenfalls. Namen zusammen. Ich habe eine Nachfrage zu dem eben aufgekochten Thema. Nach welchen Kriterien sind die Mitglieder oder Mitarbeiter des Bundespresseteams, wie soll ich sagen, herausgegangen worden? Anders kann ich es nicht ausdrücken. Und sind die auch in irgendeiner Form informiert worden oder hat man dem Bescheid gesagt oder sind die einfach nur, das ist mir irgendwie nicht klar, der Vorgang. Mir ist deine Frage nicht klar. Was meinst du mit herausgegangen worden? Naja, also ich kann es dann auch tatsächlich persönlich. Ich war Mitglied des Bundespresseteams und im Protokoll erscheine ich aber als solches nicht mehr und bin natürlich auch nicht mehr angesprochen oder in irgendeiner Form da Mitarbeiter. Aber das lag jetzt nicht an mir. Und ich glaube, das geht einigen so, dass die einfach gar nicht wissen, warum und wonach sich das irgendwie. Also gibt es da irgendwelche Richtlinien? Habt ihr da Idee? Habt ihr da was besprochen? Oder wie kommt es dazu, dass Leute aus dem Bundespresseteam rausgeschmissen werden, die A, nicht darüber informiert werden und B, nicht wissen, warum? Also Basis Rausschmisse, von dem du sprichst, ist ein Protokoll, gell? Hast du irgendwie einen Link oder sowas? Das war ich, weiß jetzt nicht genau, welches Protokoll. Darf ich als Mitglied des Bundespresseteams mal was äußern? Nee, kannst du einen Moment warten, bis wir das mit bestenfalls bitte geklärt haben. Genau darum ging es. Du kannst gleich dazukommen, Thomas. Das ging genau darum. Du kannst gleich dazukommen, Thomas. Dann gehe ich und rede nach. Gar nichts. Okay. So. Ich denke, was für mich erstmal überraschend ist, der Bundesvorstand hat niemanden aus dem Bundespresseteam in irgendeiner Form entfernt, herausgeschmissen oder sonst etwas. Was Sibolino sagt, ist, wenn du bitte mal einen Link zu diesem Protokoll hast, dass wir dann uns irgendwie ein Bild darüber machen können, dann werden wir das gerne tun. Das ist ganz einfach. Guckt euch einfach das Pad, bevor es den neuen Bundesvorstand gab, also die Bundespresse-Pad an und danach. Und dann werdet ihr sehen, dass die abwesend sind, die sich dann eben sehr leicht oben eintragen können, die gibt es nicht mehr. Also zumindest ist mein Name rausgelöscht worden. Und wie gesagt, ich bin auch in keinster Weise mehr involviert worden, angesprochen worden oder sonst irgendwas, sondern ich kann es nicht davon erzählen. Eventuell also, möchtest du ja dich so an dieser Stelle mal schriftlich an uns wenden, dann klären wir das mal im Bundespresseteam, weil die Protokolle ja üblicherweise noch nicht mal von uns angelegt werden, also von Lilly und mir. Da schauen wir einfach mal drüber, dann können wir nachfragen. Lilly ist heute nicht anwesend. Ich wüsste auch von nichts und von daher würde ich ganz gerne nachfragen und die Diskussion an dieser Stelle bitte beenden. Ich würde fürs Produkt festhalten, dass keiner hier jetzt seitens des BUFO weiß oder davon ausgeht, dass jemand rausgeschmissen wurde, beziehungsweise dass der Eintrag oder der Nicht-Eintrag in einem Pad meines Wissens nach nicht als irgendein aktiver Aufruf zum Verlassen des Presseteams jetzt so zu interpretieren wäre. Das ist jetzt meine Ansicht, deswegen überrollt mich die Frage ein wenig und würde jetzt nicht hier vorschnell bitten, irgendwas zu interpretieren. Das teile ich genauso wie die Ansicht von Astrid. PR02, bitte. Ja, weiter in diese Richtung. Was hat denn der Bundesvorstand unternommen, um die Aktiven in dem Bereich bei der Stange zu halten? Also gerade die Fachredakteure, wie jetzt bestenfalls, die ja in der Vergangenheit sehr, sehr, sehr viel Input geliefert haben. Ja, ich bin im Moment so ein bisschen irritiert, wie ich jemanden bei der Stange halten soll, wenn der seine Tätigkeit da vollzieht. Ob ich dem, ich übertreibe jetzt ein bisschen, den Bauch pinseln soll oder so, keine Ahnung. Also ich habe das Gefühl, dass hier gerade Unstimmigkeiten aus dem Presseteam in die Bundesvorstandssitzung übertragen werden, was ich mir im Grundsatz nicht für zielführend halte. Das ist, glaube ich, eine Geschichte, das können wir gerne dann am nächsten Montag, komme ich auch gerne dazu, mit dem Presseteam in dem entsprechenden Mumble besprechen und dann auch dann, wenn Lilly als Verantwortliche mit dabei ist. Hüsan, bitte. Ich wollte nur kurz was zu den Pads sagen. Die Pads für das Presseteam lege ich an. Und normalerweise lösche ich, wenn ich ein neues Pad anlege, lösche ich alle, die drinstehen, setze die unten bei vermisst rein und dann kann jeder vom Presseteam sich oben bei anwesend eintragen oder als Gäste. Also wenn da irgendein Name nicht auftaucht, dann war das definitiv kein böser Wille und ist dann wahrscheinlich nur falsch interpretiert worden. So ist auch meine Vermutung, weil auch hier, gut, beim Bundesvorstand ist es relativ simpel, da stehen die Leute fest und so kopieren wir die natürlich auch immer wieder in die einzelnen Pads rein, aber wenn ich bei AGs oder bei anderen Dingen mit auftauche, dann trage ich mich entweder selber in das Protokoll mit ein, weil es halt durch alle beschrieben wird, beziehungsweise die Teilnehmer können eingetragen werden, oder ich sage, dass ich da bin und lasse mich eintragen. Aber dass Leute weggelassen werden und das auch bewusst, wäre mir nicht bekannt und möchte ich auch nicht im Presseteam in irgendeiner Form unterstellen. Sebastian, bin ich zu hören? Ja, danke, Isan, dass du das aufgeklärt hast. Ich bin mir dessen bewusst, dass in den einzelnen Teams mit unterschiedlicher Emotionalität gekocht wird. Also in der Mitgliederverwaltung ist das anders als im Team Öffentlichkeitsarbeit. Dass du eben aufklären konntest, dass Interpretationen nicht immer zu den richtigen Ergebnissen führen und dass der BUFO nicht schuld ist. Danke dafür. Gut. Okay, die Nachfragen sind eingetragen. Sind noch weitere Fragen? Wenn es keine weiteren Nachfragen gibt, hätte ich gerne noch mal eine Ergänzung zum Verwaltungstreffen. Ich habe die Landesvorstände vorige Woche angeschrieben. Ich bitte auch darum, dass wenn vorhanden in den Landesverbänden irgendeine IT vorhanden ist, dann auch die IT mit zum Verwaltungstreffen geschickt wird, wenn es möglich ist, irgendein Vertreter oder sich Leiter der IT, der Landes-IT, weil es da einfach auch Dinge zu besprechen gibt auf dem Verwaltungstreffen und ich glaube, das tut Not, dass das auch angegangen wird. Dankeschön. Vielen Dank. Dann noch der Hinweis, den Thomas im Patchet gemacht hat. Am 15. jeden Monats ist immer das Marina Mumble im NRW Mumble. Thomas, die Zeit? Wie immer um 20 Uhr. Vielen Dank. Weiter auf Party. Ja, nur kurze Ergänzung. Es wäre schön, wenn sich die Personen in der Wiki-Seite eintragen würden, damit man einfach eine Übersicht bekommt, wer dann da erscheint. Du warst jetzt beim Verwaltungsamt, ne? Bitte? Das ging jetzt ums Verwaltungsamt, ne? Korrekt. Alles klar. Gut. Weitere Anmerkungen aus dem Bundesvorstand noch? Keine Fragen, sind auch keine mehr. Dann schließe ich die Sitzung um 20.44 Uhr. Bedanke mich für eure Teilnahme. Vielen Dank bei Gabriele für das Protokoll. Und vielen Dank bei allen anwesenden Gästen für eure Zeit. Und der Bundesvorstand trifft sich dann gleich zum nicht öffentlichen Teil. Dankeschön, guten Abend. Tschüss und schönen Abend. Danke. Tschüss. Herr Immel. So, jetzt brauche ich aber auch mal 5 Minuten. Bin gleich mal wieder da. Ja, ja, machen wir eine kurze Pause. Ja. Genau, pass auf, lass uns mal um 50, ne? Da haben wir 5 Minuten. Reicht das für jeden? Ja, genau. Alles klar. Um 50 starten wir, ja? Danke. Also Alkoholpause. Genau. Zigarettenpause. Oder so. Was auch immer. Bastian und Astrid, seid ihr schon wieder da? Bin da. Ihr habt die Aufzeichnung mal laufen. Danke für den Hinweis. Sonst ist meine Festplatte gleich voll. So, 20:50 Uhr. Astrid, bist du wieder da?